B. Hören Sie zu und sprechen Sie nach. Wir möchten bitte zahlen. Wir möchten bitte zahlen. Zusammen oder getrennt? Zusammen oder getrennt? Zusammen bitte. Zusammen bitte. Okay. Zwei Cola, zwei Wasser, ein Cappuccino. Das macht 7,50 € bitte. Okay, zwei Cola, zwei Wasser, ein Cappuccino. Das macht 7,50 € bitte. Danke, auf Wiedersehen. Danke, auf Wiedersehen.